1. David Verlius Genen Orten Rettet sich in die Hole von Adullam, Ul sein Bruder und sein Gesamtivoen Schaft devon Erfuren, Kamen Sie Dorthing, am sich im Anzuschließen. 2. Les Versamelten sich bei im Al, die sich in not befanden, Schulden hatten oder unzufrieden waren, so dass Anführer über ein Grupp von etwa 400 Mannen word. 3. Von dort aus begab sich David nach Mispe in Moben but den dortigen Königem Asil für sein Elten, bis Klarheit über Gott's weiteren Plan für in hat. 4. Ließ sein Elten in der Abhut des Königs von Moab, wo sie waren Davids gesamtem Aufenthalt in der Bergfestung blieben. 5. Der Prophet Gadweis David Jedochen, die Festung zu verlassen und in das Land Judah zurück zu kehren, woraufhin David aufbrach und den Wald von Herath erregt. 6. Saul hielt sich gerade in Gibeah unter einer Tamarisk auf der Anho auf, umgeben von seinen Bienen, als die Nachricht erhielt, dass David und sein Männer entdeckt worden waren. 7. Saul wandte sich in sein Diener aus dem Stamm Benjamin und fragte sie spottisch, ob der Sohn Isaias ihnen ebenfalls Ländereien schenken oder sie zu militärischen Befehlshaben ernennen word. 8. Warf ihnen vor, sich gegen in Verschworen zu haben, die niemand in über das Bündnis sein Sohns mit David informiert oder mit Gefühl für sein Lage gesät habe. 9. Daraufhin meldet sich Doug der Edometer, der unter Saul's Beam 10 stand, und berichtet, habe gesehen, why David zu Ahimelech nach Nob gekommen sei. 10. Erklart, dass Ahimelech für David got befragt, in mit Voraten versorgt und im Zudem das Schwert des Philisters Goliath ausgehandigt habe. 11. Daraufhin ließ der König den Priester Ahimelech und sein Gesamtivoenschaft, die Priesterfamilie aus Nob, zu sich rufen, woraufhin sie al vor ihm erschienen. 12. Saul sprach Ahimelech direkten, woraufhin dieser respektvoll antwortet, das berit sei, die Wort des Königs anzuhören. 13. Saul beschuldigt in der Verschworing mit David, die im Brotend ein Waff gegeben so I got für in befragt habe, in insanem Widerstand zu unterstützen. 14. Ahimelech vertidigte David Jedoch und fragte den König, werunter seinen Dianen so loyal, angesehen und eng mit dem Königshaus verbunden sei y sein Schwiegersen. 15. Betonte, das dies nicht das erste Mal gusen sei. Das Gott für David befragt, und bat den König, weder in noch sein Familie für den zu bestrafen, von denen nichts wust. 16. Der König Jedoch blieb unerbittlich und erklart, dass Ahimelech und sein Gesamtivoenschaft aufgrund dieses Verrats sterben mussten. 17. Saul befahl seinen Leibwachten, die Priester des Herrn hinzurichten, doch dies weigerten sich aus erfurcht, handen die geweihten Diener Gottes zu legen. 18. Daraufhin gab der König Doug den Befehl zur Vollstreckung, woraufhin dieser die Priester angriff und in jenem Tag insgesamt fünfundachtzig Männer totet. 19. Saul ließ zu dem die Priesterstadt Nob grausen zu storen, wobei so wohl die gesamte Bevölkerung als auch das v1 Ausnahm getotet worden. 20. Lediglich Abjatha, einer der Sonne Himlechs, konnte dem Massaker entkommen und floh zu David bei im Schut zu suchen. 21. Abjatha berichtet David von der schrecklichen Nachricht, dass Saul die Priester des Herrn hat ermorden lassen. 22. David jest und ein, dass bereits mit einem Verrat durch Doug gerechnet hat, und übernahm die moralisch Verantwortung für den Tod von Abjatha's gesamte Familie. 23. Forderte Abjatha auf, one furcht bei im zu bleiben, dao in unter seinen persönlichen Schutzstellen und gemeinsam mit im gegen denselben feind kampfen word.